Abschnitt 6 aus Nicholas Nickleby, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 34. Kapitel, in welchem Mr. Ralph Nickleby Besuche von Personen erhält, mit denen der Leser bereits bekannt ist. Teil 1. Was Sie mich für verdammt lange Zeit diesen verwünschten alten geborstenen Teekessel von Glocke haben läuten lassen, von der ein einziges Klingling schon genug ist, dass ein Riese epileptische Zufälle bekommen sollte, bei meinem Leben und meiner Seele, oh verdammt, sagte Mr. Mantalini zu Newman Nox, während er sich die Stiefel an Ralph Nicklebys Kratzeisen reinigte. »Ich hörte die Glocke nur ein einziges Mal«, erwiderte Newman. »Dann sind Sie ganz unermesslich und höchst unmäßig taub«, fuhr Mr. Mantalini fort, »so taub wie ein verwünschter Laternenpfahl.« Mr. Mantalini war inzwischen eingetreten und schritt ohne alle Umstände Ralphs Bürotür zu. Allein Newman vertrat ihm den Weg, erklärte, dass Mr. Nickleby nicht gestört zu werden wünschte und fragte, ob das Geschäft des Herrn ein dringendes wäre. »Es hat die verteufelste Eile«, sagte Mr. Mantalini, »und besteht darin, dass einige schmutzige Papierstreifen in glänzende, glitzernde, klingende, klimpernde, verdammte Münze verwandelt werden sollen.« Newman ließ einen bedeutsamen, grunzenden Ton vernehmen und humpelte mit Mr. Mantalinis Karte nach seines Prinzipals Schreibzimmer. Als er die Tür geöffnet hatte und den Kopf hineinsteckte, sah er Ralph wieder in der nachdenklichen Stellung, die derselbe angenommen, nachdem er das Schreiben seines Neffen gelesen. Er schien zum zweiten Male hineingeblickt zu haben, da er es geöffnet in der Hand hielt. Ralph wendete sich indes sogleich nach Newman um und fragte nach dem Grunde der Störung. Newman reichte ihm die Karte, als auch Mantalini schon selbst hereintanzte, Ralphs harte Hand mit ungemeiner Zärtlichkeit ergriff und beteuerte, dass er ihn in seinem ganzen Leben nicht so wohl gesehen hätte. »Ihr ganzes verwünschtes Gesicht blühet ordentlich«, sagte er, ungebeten Platz nehmend und Haar- und Knebelbart ordnend. »Gott verdammt, Sie sehen wie ein Jüngling und lustiger Springensfeld aus.« »Wir sind allein«, fiel ihm Ralph mürrisch in das Wort. »Was wollen Sie von mir?« »Kapital«, rief Mr. Mantalini die Zähne weisend. »Was ich von Ihnen will, ha, ha, ha, unübertrefflich, was ich in aller Welt wollen kann, ha, ha, ha, oh, verflucht gut!« »Reden Sie, was ist's?« fragte Ralph barsch. »Ein verdammtes Diskonto«, sagte Mantalini mit einem Grinsen und schalkisch den Kopf schüttelnd. »Das Geld ist rar, verteufelt rar, denn es würde mir sonst nicht fehlen.« »Die Zeiten sind böse und man weiß kaum, wem man trauen darf. Ich möchte im Augenblick wirklich lieber kein Geschäft machen. Doch da Sie ein guter Freund von mir sind, wie viele Rechnungen haben Sie denn da?« »2.« »Wie hoch beläuft sich die Summe im Ganzen?« »Eine verdammte Bettelei, 72. Und die Fristen? 2 Monate und 4 Tage.« »Ich würde es nicht bei vielen tun und wohl zu merken, es geschieht nur aus besonderen Rücksichten gegen Sie. Ich will Ihnen 50 Pfund darauf geben«, sagte Ralph bedächtig. »Oh, verdammt«, rief Mantalini, dessen Gesicht bei diesem großmütigen Vorschlage um ein beträchtliches länger wurde. »Sind 50 Pfund nicht ein artiges Sümmchen?«, fuhr Ralph fort. »Wie viel wollten Sie denn haben? Lassen Sie mich die Namen sehen.« »Sie nehmen ganz verdammt hohe Prozente«, wendete Mantalini ein. »Lassen Sie mich die Namen sehen«, sagte Ralph ungeduldig, die Hand nach den Rechnungen ausstreckend. »Nicht vollkommen sicher, aber doch zur Genüge. Gehen Sie die Bedingungen ein und wollen Sie das Geld haben? Mir ist nichts daran gelegen oder es ist mir vielmehr noch lieber, wenn Sie es gut sein lassen. Gott verdamm, Nickleby, könnten Sie nicht? Nein, ich kann nichts. Wollen Sie das Geld? Hier ist's. Nur aber keine langen Verhandlungen, kein Drohen, als wollten Sie in die City gehen und mit einem anderen negoziieren. Es gibt und gab einen solchen anderen nicht. Soll's sein oder soll's nicht sein? Ralph schob bei diesen Worten die vor ihm liegenden Papiere zur Seite und stieß wie bloß zufällig seinen Geldkasten an. Das Geklirr war zu viel für Mantalini. Er schloss, sobald es sein Ohr erreichte, das Geschäft ab und Ralph zählte ihm das Geld auf den Tisch. Er hatte es kaum getan und Mantalini hatte noch nicht alles eingesteckt, als die Glocke geläutet wurde. Und unmittelbar darauf führte Nox keine geringere Person als Madame Mantalini herein, bei deren Erblicken Mr. Mantalini äußerst verlegen wurde und sein Geld auf das Eilfertigste zusammenraffte. »Ah, du bist also wirklich hier«, sagte Madame Mantalini, den Kopf emporwerfend. »Ja, mein Leben und meine Seele«, erwiderte ihr Gatte, ließ sich auf ein Knie nieder und haschte, wie wenn eine junge Katze mit etwas Hingeworfenem spielt, nach einem zur Erde gefallenen Souverän. »Ich bin hier, Entzücken meiner Seele, auf Tom Tiddlers Lande, um das verwünschte Geld und Silber aufzuheben.« Anmerkung des Übersetzers: Wie die Kinder in einem Spiele eigentlich Tom the Tinkler rufen, wenn sie in zwei Haufen und hinter einer gezogenen Linie einander gegenüberstehend einzeln die Linie herausfordernd überschreiten, wobei die Gegenpartei sie zu haschen sucht. »Ich schäme mich deiner«, sagte Madame Mantalini höchst entrüstet. »Du schämst dich meiner, meine Lust. Liebchen weiß, dass es mit verdammt bezaubernder Süßigkeit redet, aber abscheuliche Lügen«, entgegnete Mr. Mantalini. »Es weiß selbst recht gut, dass es sich seines Mäuschens nicht schämt.« Welche Umstände auch dahin geführt haben mochten, so viel war gewiss. Das Mäuschen hatte sich hinsichtlich des Maßes der Zärtlichkeit seiner Gattin verrechnet. Madame Mantalini antwortete nur durch einen verächtlichen Blick, wendete sich zu Ralph, bat ihn, ihre Zudringlichkeit zu entschuldigen und fügte hinzu, dass diese lediglich durch Mr. Mantalinis unerhörte Aufführung und höchst tadelnswertes Benehmen veranlasst worden sei. »Wie, durch mein Benehmen? Mein zuckersüßer, himmlischer Ananassaft?« »Ja, ja, aber ich will es nicht mehr dulden, will mich durch die Verschwendungssucht und die Ausschweifungen keines Mannes in der Welt zugrunde richten lassen. Ich nehme Mr. Nickleby bei der Verfahrungsweise, die ich im Betreff deiner zu beobachten denke, zum Zeugen.« »Ich muss Sie bitten, mich in keiner Sache zum Zeugen zu nehmen«, fiel Ralph ein. »Ordnen Sie Ihre Angelegenheiten untereinander, ganz allein untereinander.« »Ich muss Sie in der Tat bitten und werde es als eine Gefälligkeit ansehen«, sagte Madame Mantalini, »Zeuge zu sein, indem ich ihm meine unwiderrufliche Absicht ankündige. Meine unwiderrufliche Absicht, Sir«, wiederholte sie, ihrem Gatten einen zornigen Blick zuwerfend. »Sie nennt mich Sir«, rief Mantalini aus, »mich, der ich Sie mit der verdammt rasendsten Glut anbete, Sie, die mich mit Ihrem Zauber wie eine himmelsreine englische Klapperschlange umschlingt. Es ist aus und vorbei mit mir. Ich werde in den Zustand der Verdammten geschleudert. Sie entzieht mir ihre Liebe.« »Sprich nicht von Liebe«, sagte Madame Mantalini, setzte sich und drehte ihm den Rücken zu. »Du beweist mir keine.« »Ich dir keine Liebe? Du meiner Seele Seele?« »Nein.« Und trotz aller Schmeichelreden ihres Gatten blieb Madame Mantalini dabei, Nein zu sagen, und sagte es so übellaunig und zugleich so bestimmt und entschlossen, dass Mr. Mantalini offenbar außer Fassung geriet. »Seine Verschwendungssucht, Mr. Nickleby«, sagte Madame Mantalini zu Ralph, der die Hände auf dem Rücken an seinem Sessel lehnte und das liebenswürdige Ehepaar mit einem Lächeln der tiefsten und grenzenlosesten Verachtung anblickte, »seine Verschwendungssucht überschreitet alles und jedes Maß.« »Das hätte ich mir ja kaum gedacht«, bemerkte Ralph sarkastisch. »Sie können es mir fest glauben, Mr. Nickleby«, fuhr sie fort. »Er macht mich dadurch unglücklich. Ich befinde mich in ewigen Sorgen und Verlegenheiten. Und auch das ist noch nicht das Ärgste«, sagte sie, die Augen trocknend. »Er hat heute Morgen, ohne mich um Erlaubnis zu fragen, wertvolle Papiere aus meinem Schreibtische genommen.« Mr. Mantalini seufzte und knöpfte die Tasche zu, in welche er das Geld gesteckt hatte. »Ich muss Miss Knack«, sprach seine Seele weiter, »noch sehr viel Geld bezahlen und kann seinen Vergeudungen wirklich nicht ruhig zusehen. Da ich keinen Zweifel hege, Mr. Nickleby, dass er zu Ihnen gekommen ist, um die erwähnten Papiere in Barschaft zu verwandeln, und da Sie uns schon oft in Angelegenheiten dieser Art Ihren Beistand geliehen haben und deshalb in genauer Verbindung mit uns stehen, so wünsche ich, dass Sie den Entschluss vernehmen, den zu fassen sein Benehmen mich genötigt hat.« Mr. Mantalini seufzte abermals hinter dem Hute seiner Gattin, drückte einen Sovereign auf sein eines Auge, blinzelte mit dem anderen Ralph Nickleby zu, steckte das Goldstück wieder ein und seufzte noch einmal mit zunehmender Bußfertigkeit. Madame bemerkte Anzeichen von Ungeduld in Ralphs Mienen und setzte daher hinzu: »Ich habe den Beschluss gefasst, ihn auf ein bestimmtes zu setzen.« »Was willst du tun, meines Lebens Lust?« fragte Mr. Mantalini, der sie nicht verstand oder sich anstellte, als wenn er nicht verstände. »Ihn auf ein bestimmtes zu setzen«, wiederholte Madame Mantalini, Ralph ansehend und die Blicke ihres Gatten auf das Sorgfältigste meidend, damit sie durch seine vielen Reize und Vortrefflichkeiten in ihrem Entschlusse nicht wankend gemacht würde. »Er wird sich sehr glücklich schätzen können, wenn er 120 Pfund jährlich zum Taschengelde und für seine Garderobe erhält.« Mr. Mantalini hatte mit großem Schicklichkeitsgefühle den Betrag des beabsichtigten Jahrgeldes zu hören abgewartet, warf aber, als er ihn vernahm, Hut und Spazierstock zu Boden, zog sein Taschentuch heraus und machte seinen Gefühlen durch ein unheilbedeutendes Ächzen Luft. »Ewige Verdammnis«, schrie er, sprang plötzlich von seinem Stuhle empor und warf sich ebenso plötzlich auf denselben wieder nieder, wodurch die Nerven seiner Gattin höchlichst aufgeregt wurden. »Doch nein, es ist nur ein verdammt fürchterlicher Traum, es ist keine Wirklichkeit, nein.« Sich also tröstend schloss er die Augen und harrte geduldig auf eine schickliche Veranlassung, sie wieder zu öffnen. »Ein sehr verständiges Arrangement«, bemerkte Ralph höhnisch, »wenn es von Ihrem Manne eingehalten wird, Ma'am, was keinen Zweifel leidet.« »Gott verdamm«, rief Mantalini, die Augen öffnend, als er Ralph sprechen hörte, »es ist schreckliche Wirklichkeit. Da sitzt sie vor mir. Ich sehe die schönen Umrisse ihrer holden Gestalt. Ich kann nicht irren. Nichts ist ihr ja gleich. Die beiden Gräfinnen hatten gar keine Umrisse, und die Witwe war ein verwünschter Umriss. Oh, warum ist sie ein solcher Ausbund von Schönheit, dass ich ihr selbst in diesem Augenblicke nicht zürnen kann?« »Du hast es selbst ganz allein verschuldet, Alfred«, sagte Madame Mantalini noch immer in vorwurfsvollem, doch gemilderten Tone. »Ich bin ein verdammt Verworfener«, rief Mr. Mantalini sich heftig vor den Kopf schlagend. »Ich will einen Sovereign in Kupfergeld umsetzen, das ganze Gewicht in die Taschen stecken und mich in die Themse stürzen. Ihr aber selbst dann nicht zürnen, sondern wenn ich auf dem Wege bin, ein Schreiben zur Stadtpost geben und ihr darin sagen, wo die Leiche zu finden ist. Ein Dutzend schöner Frauen werden sich die Augen ausweinen, sie aber wird höllenmäßig lachen.« Alfred, oh, du grausamer, grausamer Mann, schluchzte Madame Mantalini bei diesem schrecklichen Gemälde. Sie nennt mich grausam, mich, der um ihretwillen eine verdammte, feuchte, nasse, widerwärtige Leiche werden will. Du weißt, dass ich fast den Tod davon habe, wenn ich dich von so etwas nur reden höre. Kann ich leben ohne Vertrauen? Hab ich mein Herz in tausend Satans kleine Stücke geteilt und alle eins nach dem andern an dieselbe kleine, verwünscht unwiderstehliche Zauberin weggeschenkt und sollte leben können, indem sie mir misstraut? Bei allen Teufeln, nein! Frag Mr. Nickleby, ob die genannte Summe nicht angemessen ist. Ich fordere keine, will kein verwünschtes, festes Gnadengeld. Ich will eine Leiche sein. Als Mr. Mantalini diese verhängnisvolle Drohung wiederholte, rang Madame Mantalini die Hände und flehete Ralph Nickleby an, sich in das Mittel zu legen, und nach sehr vielen Vorstellungen und Tränen sowie mehrfachen Versuchen Mr. Mantalinis, die Tür zu gewinnen, um stracks gewaltsame Hand an sich zu legen, wurde derselbe mit großer Mühe zu dem Versprechen bewogen, keine Leiche sein zu wollen. Nachdem dieser Hauptpunkt in Richtigkeit gebracht war, wurde die Frage betreffend das Jahrgeld wieder aufgenommen, wobei Mr. Mantalini Gelegenheit nahm, darzutun, dass er vergnügt und zufrieden von Brot und Wasser leben und in Lumpen einhergehen könne, aber das Dasein nicht zu ertragen vermöge mit der neuen Bürde des Misstrauens von Seiten des Gegenstandes seiner feurigen und uneigennützigen Zärtlichkeit. Dies trieb abermalige Tränen in Madame Mantalinis Augen, welche soeben angefangen hatten, sich einigen von den Untugenden Mr. Mantalinis zu öffnen, für dieselben jedoch leicht wieder zu schließen waren. Das Ende bestand darin, dass Madame Mantalini ihren unerschütterlichen Entschluss freilich nicht aufgab, die Ausführung aber bis nach weiterer Überlegung verschob. Ralph sah deutlich genug, dass Mr. Mantalini einen neuen Freibrief zu seinem lockeren Leben errungen hatte und dass seine Erniedrigung und sein Sturz jedenfalls noch nicht in der allernächsten Zukunft zu erwarten war. »Wird indes nicht gar zu lange auf sich warten lassen«, dachte Ralph. »Die Liebe, ha, des Unsinns, winselnder und pinselnder Knaben und Mädchen, vergeht immer schnell genug, obwohl die, die einzig in der Bewunderung eines bärtigen Gesichts, wie das jenes Pavians wurzelt, vielleicht am längsten dauert, weil sie aus der größten Blindheit entspringt und durch Eitelkeit genährt wird.« Doch die Affen tragen Korn auf meine Mühle, und so mögen sie denn ihren Tag durchleben bis zu Ende. Und je länger er ist, desto besser. Diese angenehmen Erwägungen beschäftigten Ralph Nickleby, während die Gegenstände seiner Gedanken verschiedene kleine, wie sie meinten, ungesehene Zärtlichkeiten und Liebkosungen wechselten. »Wenn du, Mr. Nickleby, nichts mehr zu sagen hast, liebster Alfred«, nahm Madame Mantalini endlich wieder das Wort, »so lass uns gehen. Wir haben ihn schon länger als billig aufgehalten.« Alfred erwiderte, dass er Mr. Nickleby nichts mehr zu sagen habe, besann sich indessen sehr bald eines Besseren, zog Ralph in eine Ecke und flüsterte ihm zu, »Alle Donner des Himmels, ich habe noch ein Wörtchen mit Ihnen zu reden. Sie wissen doch die Geschichte mit Ihrem Freunde Sir Mulberry. So verflucht, extraordinär, unerhört, als man jemals...« »Was gibt es denn?« fragte Ralph. »Gott verdammt, wissen Sie denn nichts, gar nichts?« »Ich habe in der Zeitung gelesen, dass er gestern Abend aus seinem Cabriolet gestürzt ist und dass sein Leben in einiger Gefahr schwebt«, entgegnete Ralph mit großer Ruhe. »Allein ich sehe nichts Besonderes bei der Sache. Unglücksfälle sind keine wunderbaren Ereignisse, wenn Leute ausschweifend leben und nach dem Mittagessen fahren.« Mr. Mantalini ließ ein langes, durchdringendes Pfeifen ertönen und sagte darauf, »Sie kennen also den Zusammenhang nicht?« Nicht weiter, als sofern ich eben darauf hindeutete, sagte Ralph und zuckte dabei nachlässig die Achseln, wie um Mantalini zu verstehen zu geben, dass er nicht neugierig wäre, das Nähere zu erfahren. »Tod und Teufel, Sie setzen mich in Erstaunen!« rief Mantalini aus. Ralph zuckte abermals die Achseln, als ob es kein sehr großes Kunststück wäre, Mr. Mantalini in Erstaunen zu setzen, und warf Newman Knox bedeutsame Blicke zu, dessen Gesicht sich mehrmals an dem kleinen Türfenster gezeigt hatte und zu dessen Obliegenheiten es gehörte, wenn unwichtige oder lästige Besucher da waren, dieselben durch kleine Kriegslisten daran zu erinnern, dass es Zeit für sie wäre, sich zu entfernen. »Wissen Sie wirklich nicht«, fuhr Mantalini, Ralph bei einem Knopfe festhaltend fort, »dass es keineswegs zufällig geschah, sondern dass Ihr Neffe einen verdammt wütenden Mordanfall auf ihn machte?« »Wie, was?« rief Nickleby durch die Zähne, ballte die Fäuste und wurde gelb und weiß. »Hell und tot, Nickleby, Sie sind ein ebenso blutgieriger Tiger wie er«, sagte Mantalini, der über diese Demonstrationen in Schrecken geriet. »Fahren Sie fort«, knurrte Ralph wütig, »sagen Sie, was Sie wissen. Wie ist's mit der Geschichte? Wer erzählte sie Ihnen? Reden Sie. Haben Sie gehört?« »Teufel auch, Nickleby«, entgegnete Mantalini und zog sich nach seiner Gattin zurück. »Welch ein verdammt zorniger alter Dämon Sie sind! Sie treiben es so arg, geraten da plötzlich in eine so lodernde, tobsüchtige, rasende Leidenschaft, dass Sie meines holden Lebens Seele den tödlichsten Schrecken einjagen, Sie um Ihren süßen kleinen Verstand bringen sollten, Gott verdamm!« »Pa«, sagte Ralph, sich zu einem Lächeln zwingend, »es ist eben nur Manier. Es ist eine verwünscht unkomfortable und tollhäuslerische Manier«, fiel Mantalini sein Rohr aufhebend ein. Ralph stellte sich an, als ob er lächelte, und wiederholte seine Frage, von wem Mantalini seine Mitteilungen hätte. »Von Hay, und er ist ein höllenmäßig netter, angenehmer und gentlemanischer Kerl«, antwortete Mantalini. »Und was sagte er?« fragte Ralph stirnrunzelnd. »Dass es folgendermaßen zugegangen wäre. Ihr Neffe hätte Sir Mulberry in einem Kaffeehause getroffen, wäre mit der rasendsten Wut auf ihn losgestürzt, ihm an sein Cab gefolgt, hätte geschworen, dass er ihn nach Hause begleiten würde, und wenn er sich an das Pferd anhängen sollte, hätte ihm das Gesicht zerschlagen, das in seinem natürlichen Zustande ein verdammt schönes Gesicht ist. Das Pferd wäre durchgegangen, er hätte Sir Mulberry und sich selbst herausgestürzt, und wäre tot liegen geblieben«, unterbrach Ralph mit leuchtenden Blicken. »Wie, ist er tot?« Mantalini schüttelte den Kopf. »Ei, so wollte ich doch«, sagte Ralph sich abwendend. »Doch halt«, fügte er Mantalini wieder anblickend hinzu, »hat er nicht einen Arm oder ein Bein gebrochen, die Schulter ausgesetzt, sich ein paar Rippen oder den Rückenknochen zerschmettert? Sein Hals scheint für den Strick bestimmt zu sein, aber hat er nicht irgendeine schmerzliche, langsam heilende Wunde davongetragen? Wie? Dergleichen muss doch wenigstens vorgekommen sein. Hörten Sie nichts davon?« »Nein«, sagte Mantalini mit abermaligem Kopfschütteln, »wenn er nicht in so kleine Stücke zerschmettert ist, dass sie zerstoben sind, so trug er auch keine Verletzung davon, denn er ging so ruhig und komfortabel seines Wegs wie, verdammt«, sagte Mr. Mantalini in seiner Verlegenheit um eine Vergleichung. »Und was«, fragte Ralph ein wenig zögernd, »was war die Veranlassung des Streits?« »Ah«, rief Mantalini im Tone der Bewunderung aus, »Sie sind der verwünschteste, geriebenste, schlaueste, superlativste alte Fuchs. Gott verdammt, dass Sie jetzt sich anstellen, als wüssten Sie nicht, dass es Ihre kleine, glanzäugige Nichte war. Die artigste, süßeste, lieblichste...« »Alfred«, fiel Madame Mantalini ein. »Sie hat immer recht«, sagte ihr Gatte beschwichtigend, »und wenn sie sagt, es sei Zeit zu gehen, so ist es Zeit und so soll sie gehen. Und wenn sie mit ihrer Tulpe durch die Straßen dahinschwebt, so werden die Frauen neidisch sprechen, als sie hätte einen verwünscht stattlichen Ehemann, und die Männer werden mit hingerissener Bewunderung sagen, er hat eine verdammt schöne Frau, und bei meinem Leben und Eide, sie werden recht haben.« Unter diesen und noch vielen ähnlichen, nicht minder geistreichen und der Zeit und dem Orte angemessenen Bemerkungen warf Mr. Mantalini Ralph Nickleby Kusshandschuhe zu, bot seiner Gattin den Arm und tanzte ganz verdammt geckenhaft mit ihr hinaus. »So, so«, murmelte Ralph auf seinen Stuhl sinkend, »dieser Teufel ist also wieder los und tritt mir, wozu er geboren ist, bei jeder Wendung in den Weg. Er sagte mir einst, früher oder später würde ein Abrechnungstag für uns kommen. Ich will ihn zu einem wahren Propheten machen. Der Tag soll sicher nicht ausbleiben.« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. Oktober 2024.